sagt sich. Das ist der Lauf der Dinge und da ist nicht viel dabei. Und er nimmt sein Frühstücksmesser und köpft sein Frühstücksei. Die Lehrzeit, die so leer für ihn war, da saßen doch alle im selben Boot. Doch danach wieder Freundschaft zur Wohnung. Was kommt denn immer her? Und das Boot, das war der Lauf der Dinge und da war nicht viel dabei. Und er nimmt sein Frühstücksmesser und köpft sein Frühstücksei. Deinen Lauf der Dinge, doch schneid dir nicht ins Ohr.